Paradies als Faserlieferant an als Heetland ugebaut. 3700 Jahre am Spitz gauf den Cannabis-Hanf, den Tamar, großen Hanf genannt. Voici l'aventure de Yassane, un compagnon qui pensait pouvoir dominer les animaux. Il nous raconte son histoire. Bye.